wieder mal betrunken mit Leuten unterwegs. Doch ich fühl mich einsam und es geht mir auf den Keks, dass du nicht bei mir bist und nicht zusammen mit mir trinkst. Wie schon durch deine bloße Anwesenheit ganz leicht zum Lachen bringt. Früher waren wir ständig zusammen unterwegs. Doch früher ist nicht heute und es geht mir auf den Keks, dass du nicht bei mir bist. Von nichts zu selben Orte liegt, wie schon durch deine bloße Anwesenheit ein Gefühl von Freiheit gibt. Dann greife ich zum Telefon und ich ruf dich an. Doch insgeheim hoffe ich, du gehst nicht ran. Ich würde dir so gerne unglaublich viel erzählen, doch nicht immer durchs Telefon. Ich mag die Nummer nicht mehr wählen. Es gibt Tage, an denen ich bereue, dass ich damals gegangen bin. Doch an den meisten Tagen frag ich mich, warum kommst du nicht auch hierher? Vielleicht würde ich ja weniger trinken, wär ich nicht so einsam hier. Ich meine, mir mangelt es nicht an Leuten, mir mangelt es nur an dir. Komm unterwegs oder zu Hause, es kommt immer wieder vor. Es steigen die Traurigkeiten, das Gefühl nur halb zu sein, aus der Besoffenheit empor. Dann greife ich zum Telefon und ich ruf dich an. Doch insgeheim hoffe ich, du gehst nicht ran. Weil ich nicht will, dass du erfährst, wie wir es eigentlich tun, dass es mir so dreckig geht und dir augenscheinlich gut. Trotzdem greife ich zum Telefon und du gehst auch ran. Und in solchen Momenten frage ich mich, warum ich mich nicht beherrschen kann.